Da befahl Jahwe Mose, haue dir zwei Steintafeln zurecht, wie die früheren waren, dann will ich auf die Tafeln die Gebote schreiben, die auf den früheren Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei bereit, morgen in aller Frühe auf den Berg Sinai hinaufzusteigen, dann erwarte mich dort auf der Spitze des Berges. Es darf aber niemand mit dir hinaufsteigen. Ja, es darf sich niemand im Bereiche des ganzen Berges blicken lassen, selbst Schafe und Rinder dürfen nirgends in der Nähe dieses Berges weiden. Da hieb er zwei Steintafeln aus wie die früheren. Und Mose brachte es anderen Tages früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm Jahwe befohlen hatte, und nahm zwei Steintafeln mit sich. Da fuhr Jahwe in einer Wolke Herrn Ider, er aber stellte sich dort neben ihn und rief den Namen Jahwes an. Da zog Jahwe an ihm vorüber, indem er rief, Jahwe, Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und reich an Huld und Treue, der Huld bewahrt Tausenden, der Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber nicht ganz ungestraft lässt, sondern Väterschuld ahndet an den Kindern und an den Enkeln, am dritten und vierten Gliede. Da neigte sich Mose eilends bis auf den Boden, warf sich nieder und sprach, O Herr, wenn ich irgend Gnade vor dir gefunden habe, so wolle doch mitten unter uns einherziehen. Das Volk ist ja halsstarrig, aber verzeihe uns unsere Missetaten und Sünden und mache uns zu deinem Eigentum. Er antwortete, Wohlan, ich verordne feierlich im Beisein deines ganzen Volkes, ich will Wunder tun, wie sie nicht verrichtet worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern, und das ganze Volk, inmitten dessen du dich befindest, soll das tun, Jahwes gewahren, denn staunenswert ist, was ich an dir tun werde. Beobachte, was ich dir heute gebiete. Ich will vor dir vertreiben die Amoriter, die Kanaaniter, die Hethiter, die Pheresiter, die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, mit den Bewohnern des Landes, in welches du kommen wirst, ein Abkommen zu treffen, sie könnten euch sonst, wenn sie mitten unter euch wohnen, zum Fallstricke werden. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre zerstören, ihre Mahlsteine zertrümmern und ihre heiligen Bäume umhauen. Aber du sollst dich vor keinem anderen Gotte niederwerfen. Denn Jahwe heißt eifersüchtig, ein eifersüchtiger Gott ist er. Wenn du ein Abkommen mit den Bewohnern des Landes triffst und sie mit ihren Göttern Abgötterei treiben und ihren Göttern Opfer bringen und dich dazu einladen, so lauft ihr Gefahr, von ihrer Opfergabe zu essen. Auch würdet ihr ihre Töchter für eure Söhne freien, wenn dann ihre Töchter ihren Göttern dienend Abgötterei trieben, so würden sie auch deine Söhne zu der gleichen Abgötterei verführen. Du sollst dir nicht ein gegossenes Gottesbild machen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, 7 Tage hindurch sollst du ungesäuerte Brote essen, wie ich dir befohlen habe, zur Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten weggezogen. Alle Erstgeburt gehört mir, ebenso all, dein Vieh, soweit es männlich ist, der erste Wurf von Rindern und Schafen. Den ersten Wurf eines Esels aber sollst du mit einem Schaf auslösen und wenn du ihn nicht auslösen willst, so musst du ihm das Genick brechen. Alle Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen, und vor mir soll man nicht mit leeren Händen erscheinen. 6 Tage hindurch magst du arbeiten, aber am 7. Tage sollst du ruhen, selbst während der Zeit des Pflügens und Erntens sollst du ruhen. Und das Wochenfest sollst du halten, das Fest der Erstlinge der Weizenernte und das Fest des Einherbstens bei der Wende des Jahres. 3-mal im Jahre soll alles, was männlich unter euch ist, vor dem Herrn, Jahwe, dem Gott Israels erscheinen. Denn ich will dir zuliebe Völker ihres Besitzes berauben und deinem Gebiete eine weite Ausdehnung geben, aber niemand soll sich gelüsten lassen nach deinem Lande, während du hinziehst, um vor Jahwe, deinem Gotte, zu erscheinen, 3-mal im Jahre. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zu gesäuertem Brote schlachten, und das Opferfleisch des Passafestes soll nicht bis zum andern Morgen aufbehalten werden. Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Bodens sollst du zum Hause Jahwes, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und Jahwe befahl Mose, schreibe dir diese Gebote auf, denn aufgrund dieser Gebote schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. Er verweilte aber dort bei Jahwe 40 Tage und 40 Nächte, ohne Speise und Trank zu sich zu nehmen. Da schrieb er die Bundesgebote, die 10 Gebote, auf die Tafeln. Als aber Mose vom Berge Sinai herabstieg mit den beiden Gesetztafeln in der Hand, als er vom Berge herabstieg, wusste Mose nicht, dass die Haut seines Antlitzes glänzend geworden war infolge seiner Unterredung mit ihm. Als nun Aaron und alle Israeliten an Mose wahrnahmen, dass die Haut seines Antlitzes glänzte, fürchteten sie sich, ihm nahe zu kommen. Mose aber rief ihnen zu, da wandten sie sich ihm wieder zu, sowohl Aaron als alle Fürsten in der Gemeinde. Und Mose redete mit ihnen. Danach traten alle übrigen Israeliten heran. Da trug er ihnen alle Gebote vor, welche ihm Jahwe auf dem Berge Sinai anbefohlen hatte. Als aber Mose seine Unterredung mit ihnen beendigt hatte, legte er eine Hülle auf sein Antlitz. Jedes Mal, wenn Mose vor Jahwe trat, um mit ihm zu reden, entfernte er die Hülle, bis er wieder herauskam. Und jedes Mal, wenn er herauskam, richtete er den Israeliten aus, was ihm aufgetragen worden war. Da sahen dann jedes Mal die Israeliten, dass die Haut des Antlitzes Moses glänzte. Dann legte Mose die Hülle wieder auf sein Antlitz, bis er hineinging, mit ihm zu reden.